Deutschlandfunk. Das Feature. Am 5. Oktober 2015 lese ich in der Süddeutschen Zeitung eine Reportage über eine Frau, die aus der DDR geflohen ist. Sie ist von Rumänien aus über die Donau nach Jugoslawien geschwommen und hat sich dann weiter nach Österreich durchgeschlagen. Genau wie meine Mutter. Dort steht: Weil Schwieriges oft leichter wird, wenn man es zu zweit anpackt, tat sich Katharina mit einer anderen Studentin namens Eva zusammen, einer Designstudentin. Die hatte einen westdeutschen Freund, Knut aus Erkelenz, der bereit war, den Schleuser zu machen. Und bald hatten sie auch einen Plan. Und bald hatten sie auch einen Plan. Eva. Katharina. Das wusste ich nicht. Niemand in meiner Familie wusste das. Meine Mutter hat mit uns nie darüber gesprochen, dass sie 1969 nicht alleine aus der DDR geflüchtet ist, sondern zusammen mit einer Freundin, Katrin Weinel, die heute, so lese ich es in der Zeitung, Katharina Bobzin heißt. Ich besorge mir den Kontakt zu der Fluchtfreundin meiner Mutter. Heute kommt sie zu uns, in die Wohnung meiner Mutter in München. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt muss ich noch den Kuchen aufschneiden. Während wir den Kaffeetisch decken, kommt mir meine Mutter auf einmal fremd vor. Trotz unserer Vertrautheit, trotz der vertrauten Umgebung. Das sieht gut aus, hm? Und bist du nervös? Nee, warum sollte ich? Ich meine, ich finde das jetzt spannend, aber ich bin nicht nervös. Ich freue mich, nach so langer Zeit jemanden zu treffen, der mal in deinem Leben ganz wichtig war eigentlich. Ja, hallo. Hallo, hier. Katrin, grüß dich. Ich drücke auf und komme runter. So. Grüß dich. Und erkannt. Doch nach dem Foto in der Zeitung hätte ich... Ja. Kurios. Ja, und dass wir uns so treffen, ist ja... Ach so, der okay. Ja, das ist der halbe Wahnsinn. Da. Nach fast 45 Jahren. Eine Flucht, zwei Erinnerungen. Wie meine Mutter mit einer Freundin aus der DDR floh. Feature von Jenny Hoch. Ich sitze da nichts an und mache die Seite 3 meiner Süddeutschen. Denke ich, die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor und jetzt friert es mich richtig. Ja, und dann habe ich unsere Geschichte gelesen und habe gedacht, Wahnsinn, ich sitze hier. 2 Tage habe ich davon geträumt, kam das alles wieder hoch, was ja auf dem Grund gelandet war. Ich muss dich eigentlich erst mal fragen, woran erinnerst du, wie haben wir uns in Berlin wieder getroffen? Das weiß ich. Ich habe keine Hast Ahnung. Du keine Ahnung? Keine Ahnung. Wir haben unsere Lehre gemacht. Ja. Und ich musste dann noch ein Jahr in dieser Firma arbeiten, weil ich meinen Studienplatz nicht bekam. Ich erfahre, dass meine Mutter und Katharina sich 1965 bei ihrer Ausbildung zur Industrieschneiderin bei der VEB Vestis in Leipzig kennenlernten. Beide durften zunächst nicht studieren, auch weil sie aus Akademikerfamilien stammten. Der volkseigene Betrieb stellte Kleidung her, die zum Teil für den Export nach Russland, aber auch nach Westdeutschland bestimmt war. Kann das sein, dass da irgendeine Party, also ich erinnere mich, dass wir, oder ich erinnere mich nicht, aber... Vielleicht Fasching 1969. Ich denke schon manchmal, hier Alzheimer klopft an die Tür. Ich kann mich nicht erinnern. Erinnerst du dich? Ich kann mich leider an diese Sachen nur zu gut erinnern. Das weiß ich nicht mehr. Tschüss. Woran erinnerst du dich da noch? Jetzt fällt es mir wieder ein. Da habe ich ganz kräftige Erinnerungen. Komischerweise habe ich das verdrängt. Also daran habe ich keine Erinnerung mehr. Das ist mir eine sehr starke Erinnerung. Das weiß ich jetzt nicht. Das Vergessen ist ein integraler Teil des Erinnerns. Erinnern können wir uns nur, weil wir auch vergessen können und es vorgängig und absichtslos schon immer tun. Dieses Verblassen und Verlieren von Erfahrungen und Erinnerungen ist Teil der alltäglichen Normalität. Das Gedächtnis ist ja kein exakter Speicher, sondern ein dynamisches Organ der Anpassung an eine sich wandelnde Gegenwart und kann sich so auf immer Neues einstellen. Aleida Aßmann, der lange Schatten der Vergangenheit. Wenn ich danach gefragt wurde, woher meine Mutter stammt, habe ich immer ein wenig stolz geantwortet, sie ist aus der DDR geflohen. Aber was bedeutet das eigentlich? Es entstand alles zufällig, so wie Maulwurfsarbeit im Dunkeln und ohne Zuschauer vonstatten geht. So kam man sich vor. Man hat da mal so irgendwelche Bemerkungen aufgeschnappt oder selbst getan, aber niemals so gesagt, also ich plane das und das und jetzt brauche ich die und die Information. Und so wie heute, wo man im Internet alles Mögliche recherchiert, das war ja nun weiß Gott nicht. Man hatte ja nicht mal ein Telefon. Wenn man überhaupt schon mal über sowas gesprochen hat, dann war das im allerengsten Freundeskreis. Ach, da war man ja auch nicht so sicher. Man hat einen siebten Sinn und es gibt auch so Codes, nicht? Wenn ich an irgendwas einwerfe, wie reagiert der andere? Als ich erfahre, dass Katharinas Tochter ebenfalls in München wohnt, fahre ich zu ihr. Ob sie mehr über die Vergangenheit ihrer Mutter weiß, als ich bisher über die Vergangenheit meiner Mutter wusste? Also ich fand es immer ein bisschen komisch, dass die keinen Kontakt hatten, weil ich immer dachte, irgendwie, wenn man sowas zusammen gemacht hat, dass man dann vielleicht doch eine Verbindung hat. Ulrike Bobzin ist 34, 6 Jahre jünger als ich. Sie hat eine Tochter. Als jüngeres Kind hatte das für mich so ein bisschen was von Abenteuer und war auch normal, dass eine Mutter so mutig ist und da einfach rüberschwimmt. Und je älter ich wurde, desto mehr wurde mir auch klar, dass sie da quasi unter Einsatz ihres Lebens rübergeschwommen ist. Das wurde mir wirklich auch erst mit jenseits der 20 klar. Die DDR als Abenteuer kommt mir bekannt vor. Ich frage mich, was muss passieren, damit ein Mensch flieht, sein Leben, seine Lieben einfach hinter sich lässt? Und was hat das alles mit mir zu tun? Ich bin 5 Jahre alt und gehe mit meiner Großmutter im Englischen Garten in München spazieren. Martha Görner. Sie durfte aus der DDR ausreisen, nachdem sie in Rente gegangen war. Wir spielen unser Flüsse-Spiel. Und das geht so. Omi, wenn ich hier ein Blatt reinwerfe, wo schwimmt das hin? Es schwimmt in den großen Kanal. Und dann? Dann schwimmt es weiter in die Isar. Und dann? Dann, mein liebes Kind, schwimmt das Blatt in die lange, lange Donau. Wie lang ist die Donau, Omi? Die ist so lang. Die fließt durch Österreich, Ungarn, Jugoslawien, an Bulgarien vorbei und durch Rumänien bis ins Meer. Wie heißt das Meer? Schwarzes Meer. Wie lange dauert das? 53 Stunden? Viele, viele Tage und viele Wochen. Kann ich auch so ein Blatt sein, Omi? Wir haben uns kennengelernt, als ich eine Studentengruppe betreute. Und da sind wir tanzen gegangen irgendwo, ja. Ich weiß auch nicht mehr wohin. Und da habe ich mit dem getanzt und fand den ganz witzig. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann merkte ich erstmal so peu à peu, dass der aus dem Westen kam. Aus dem Westen kam. Dass der abends immer wieder rüber musste nach West-Berlin. Ah ja, und dann hatte der das Auto praktisch zu Hause angemeldet. Ja. Weil das, ich weiß noch genau, das hatte das Erk und ich hatte das Erkelenz noch nie gehört. Deswegen habe ich mir das auch gemerkt. Ich habe nur das Gelb gesehen von dem Auto und dachte, das ist aber ein irres Auto. Und kam in Chia. Nee, noch ein anderes. War noch ein anderes. War das jetzt? Naja, also das weiß ich nur zufällig, genau. Das war es nur zufällig, genau. Er war nicht ein Alfa Romeo. Ach Gott, ja. Ja, ja, Alfa Romeo. Ja, stimmt. Der hatte doch so eine tolle Hupe. Kannst du dich an die Hupe erinnern? Nein, die hat ja bei der Flucht auch so eine Rolle gespielt. Meine Mutter studierte Modegestaltung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Das Auto von Knut, ihrem Freund und späteren Fluchthelfer, fiel auch der Stasi auf. Die operative Zersetzung, im Folgenden Z genannt, ist eine operative Methode des MFS zur wirksamen Bekämpfung subversiver Tätigkeit, insbesondere in der Vorgangsbearbeitung. Mit der Z wird durch verschiedene politisch-operative Aktivitäten Einfluss auf feindlich-negative Personen, insbesondere auf ihre feindlich-negativen Einstellungen und Überzeugungen, in der Weise genommen, dass diese erschüttert und allmählich verändert werden bzw. Widersprüche sowie Differenzen zwischen feindlich-negativen Kräften hervorgerufen, ausgenutzt oder verstärkt werden. Ziel der Z ist die Zersplitterung, Lähmung, Desorganisierung und Isolierung feindlich-negativer Kräfte. Aus dem Wörterbuch zur politisch-operativen Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit von 1981. Ich wäre überhaupt nicht weggegangen, wenn ich die mich nicht so ja? mir das Messer an die Kehle gesetzt hätten. Ja. Und ich hasse das, wenn ich Dinge tun soll, die ich nicht tun will. Und ich fühlte mich richtig in die Enge getrieben. Und da sind sie mir auf den Pelz gerückt und da wurde ich auch einbestellt. Und der Prorektor, der hieß Bauch, überhaupt Bauch. Und der hat mir gesagt, also Fräulein Görner, so geht das nicht. Sie sind hier im sozialistischen Dingsbums, studieren hier und auf unsere Kosten und überhaupt. Und sie trennen sich von dem Mann. Andernfalls gehen sie in die Produktion. Aber haben sie mir angedroht, dass ich fliege. Und da war ich eben auch vollkommen entsetzt. Wie sie uns kujoniert haben. Und diese DDR, dieser totalitäre Staat, das war eben ein politischer Missbrauch. Man lag wehrlos da, nicht? Mit ausgebreiteten Armen. Und die konnten mit einem quasi alles machen. Der hier im sogenannten Westen aufgewachsen ist, der sagt, da hätte ich doch so gemacht oder so gemacht. Die geben dann noch gute Ratschläge, weil sie sich aber gar nicht vorstellen können. Wenn ich davon erzähle, dann kommen bei mir die Tränen. Die gehen aber wieder. Mein ältester Bruder ist eben 68 verurteilt worden. Das wusste ich eben auch. Ja, das habe ich dann auch sicher nicht erzählt. Nein. Und ich habe eben diesen Prozess miterlebt. Und als der dann gestorben ist, eben schon wirklich ziemlich früh, da kam irgendwie alles. Da kam wirklich alles zum Vorschein. Das nimmt einen doch so mit, das ist und, doch ganz klar. Man konnte es nur erdulden und erleben. Man muss ja auch noch die Klappe schon halten und schweigen. Im Oktober 68 wurde ich dann ja vorgeladen vor das höchste Parteigremium in dem Institutsverbund. Der Arabistikstudentin Katrin Weinel wurde vorgeworfen, sich in der evangelisch-katholischen Hochschulgemeinde engagiert und bei Studentenversammlungen freche Fragen gestellt zu haben. Mir haben sie eben dann den Satz gesagt, wenn sie weitermachen, dann sind sie nicht mehr würdig, an einer sozialistischen Hochschule zu studieren. Erinnerst du dich? Ich kann mich leider an diese Sachen nur zu gut erinnern. Woran erinnerst du dich da noch? Jetzt fällt es mir wieder ein. Komischerweise habe ich das verdrängt. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin vor einigen Jahren nach Berlin gefahren und hatte den Antrag vorher gestellt, meine Stasi-Akte einzusehen. Und dann kam eine Frau und fuhr einen, wie ein T-Wagen, ein Gefährt. Und auf diesem waren, ich glaube, 2 Meter Akten. Und da habe ich die noch so gefragt, betrifft mich das? Und er sagte, ja, das ist alles Ruschitzka. Und jetzt sitze ich hier in Berlin wieder und morgen wollen wir nach Hohenschönhausen fahren, an den Ort, wo ich damals gearbeitet habe, wo sie mich nach Rumänien eingeliefert haben. Die Stasi beobachtete nicht nur meine Mutter und Katharina, sondern auch deren Familien. Zum Beispiel meine Tante, Gudrun Ruschitzka. Was die über mich geschrieben haben, was die rausfinden wollten, die waren in meiner Wohnung, was ich nie mitbekommen habe. Die haben die Nachbarn befragt, meine Arbeitsstelle befragt. Es war ungeheuerlich. Hier, das ist ja. Es gab Verdachtsmomente, wonach sie Wirtschaftsspionage im Auftrag des französischen Geheimdienstes durchgeführt haben konnte. Also ich, Kinderbibliothekarin, soll für die französische Wirtschaft spionieren. Wenn es nicht so traurig wäre, man könnte eigentlich lachen. Meine Tante arbeitete damals in der Kinderbibliothek am Hackeschen Markt in Ost-Berlin. Manchmal war es sehr ruhig, ehe die Kinder alle kamen. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und guckte so raus auf die große Standuhr, Normaluhr. Und habe gedacht, tja, so verrinnt hier mein Leben. Ich war auch manchmal so verzweifelt und habe überlegt, ich kann doch nicht immer nur hier sitzen und diese Ausleihe machen. Ich fahre nach Hause, ich war geschieden, rumpel mit der Straßenbahn in die Wohnung. Im Winter, es war kalt, die Kohlen aus dem Keller holen. Dann hatte ich keine Lust, dann bin ich manchmal schon gleich ins Bett gegangen. Wo hast denn du gewohnt? Erzähl mal so. Absurd. Die Hochschule hatte ein altes Haus aufgetan, ganz in der Nähe. Ja. Das war eigentlich schon aufgegeben. Dann haben die Zimmer hergerichtet. Das bedeutete, sie haben einen Ofen reingesetzt. Die Rohre brachen in diesem Haus. Ja. Die Scheiße lief über die Kohlen und die Kohlen Scheiße. Haben wir dann verbrannt. Kennst du noch den DDR-Schlager? Im Keller ist ein Rohr geplatzt. Ein Rohr geplatzt. Die Scheiße steht im ersten Stock. Und dann geht's weiter. Die Scheiße steht im zweiten Stock. Ach, toll. Scheiße steht im dritten Stock. Die Fluchtroute. Von Ost-Berlin mit dem Flugzeug nach Budapest. Dann mit dem Zug weiter nach Rumänien. Dort wollten die beiden illegal die Grenze zu Jugoslawien überqueren. Weil DDR-Bürger aber gar nicht nach Rumänien reisen durften, besorgten die beiden sich offiziell ein Visum für Bulgarien. Wir waren ja auf Transit. Mhm. Rumänien ist ja vor Bulgarien. Und also wie, das ist so interessant, dass ich das verdrängt habe. Also wir sind mit dem Zug gefahren, definitiv. Ja. Okay. Und dann haben wir uns im Hotel Victoria, das war der Treffpunkt in Bukarest, da hinkommt. An das Hotel kann so, ich jetzt mich erinnern. Weißt du, weshalb? Da roch es dermaßen nach Mottenkugeln. Das war furchtbar. Es war alles weiß eingedeckt. In dem Speisesaal saß kaum jemand außer uns. Es gab eine riesen Speisekarte mit 1000 Gerichten, tolle Sachen. Ich habe das studiert, dachte, wow. Aber es gab es alles gar nicht. Es war versunkene Pracht und es roch betäubend nach diesen Motten. Ich hasse diesen Geruch. Es gab ja schon den speziellen DDR-Gestank-Geruch. Den man also erst wahrgenommen hat, wenn man, aber jeder Westbesucher hat gesagt, bei euch stinkt's. Und umgekehrt, der schöne Westpaketgeruch, den habe ich auch noch in der Nase. Kaffee und Apfelsinen, wenn sich das durchmischt, und irgendeine schöne Seife. Der Proust-Effekt. Der französische Schriftsteller Marcel Proust schilderte in seinem berühmten Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit einen seltsamen Vorgang. Just in dem Moment, als seine Hauptfigur den Duft einer in Tee getränkten Madeleine wahrnimmt, tauchen verloren geglaubte Kindheitserinnerungen wieder auf. Ich bin 8 Jahre alt und wir sind zu Besuch bei meinem Onkel und meiner Tante in Leipzig. Sie wohnen in einer, so kommt es mir vor, riesigen alten Villa. Drinnen riecht es irgendwie modrig. Draußen brennt die Sonne auf die rissigen Gehwege. Wir gehen ins Freibad. Ich trage meinen Lieblingsbadeanzug, auf den Kirschen gedruckt sind, die wie echte aussehen. Ich stehe am Beckenrand, als ein größerer Junge auf mich zukommt. Er trägt eine orangefarbene Badehose aus Frottee und sagt, du kommst aus dem Westen, stimmt's? Ich weiß nicht genau, was er meint. Wir rennen über die Wiese. Später sagt meine Mutter, hast du seine langen schwarzen Fingernägel gesehen? Typisch Osten. Well, this is not my first visit to your country. It is the first visit of a president of the United States to Romania. Rumänien strebte Ende der 1960er Jahre an, seine Beziehungen zu den USA zu entspannen. Ein wichtiger Augenblick dieser Auftauphase im Kalten Krieg war der Besuch des damaligen amerikanischen Präsidenten Richard Nixon am 2. und 3. August 1969. Nixon wurde unter großen Sicherheitsvorkehrungen und mit Begeisterung der Bevölkerung in Bukarest empfangen. Ich weiß nur, es war eine riesen Aufregung. Der Knut kam ohne Auto und alleine, weil die nicht reinfahren durften. Ziemlich kuriose Vorstellung. Das Weltgeschehen kommt den Fluchtplänen zweier 23-jähriger Studentinnen aus Leipzig bzw. Jena in die Quere. Und da haben wir noch rumgesponnen. Wenn da jetzt gerade das Flugzeug neben uns gelandet wäre, da wären wir einfach rübergegangen zu dem anderen Flugzeug und hätten gesagt, nehmt uns mit, Hilfe, Hilfe. Und erinnerst du dich irgendwie an einen Pass? Was war mit dem Pass? Das Gedächtnis ist kein statischer Behälter, in dem Erfahrungen unverändert konserviert werden. Persönliches Erinnern ist ein dynamischer Prozess, indem man sich von den Bedingungen und Bedürfnissen der Gegenwart aus immer wieder anders auf die Vergangenheit einlässt und dabei gerade so viel von ihr zulässt, wie man gebrauchen oder ertragen kann. Aleida Aßmann. Ja, ich weiß eben nicht, ob du es wusstest oder nicht wusstest. Also es war so, mit zwei amerikanischen Studenten, die waren zu dritt in dem Auto. Und die hatten einen falschen Pass für dich. Vor Angst, dass sie richtig gefilzt würden an dieser Kontrolle, haben die den Pass verbrannt. Den falschen Pass. Wie dumm ist das denn? Mama? Wollte sie wirklich ihre Freundin im Stich lassen? Das war meine Rettung. Da wäre ich weg gewesen. Genau. Ihr hättet mich sitzen lassen. Aber knallhart. Und ich weiß eben nicht, ob du das gewusst hast. Habe ich überhaupt nicht gewusst. Das hat er sich ausgedacht. Aber jedenfalls, das war für mich ein dunkler Punkt, weil da war ich ganz schön geschockt. Nee, du könntest doch da nicht stehen lassen. Also das geht schon gegen meine ganzen Prinzipien. Das, und ich habe, verzeih mir, irgendwie vermutet, dass du das gewusst hast. Also, aber ich tue innerlich Abbitte. Jeder Mensch hat das Recht, jene Unterlagen einzusehen, die das Ministerium für Staatssicherheit über die eigene Person angelegt hat. Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben seit 1992 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Webseite des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Ich habe als Journalistin einen Antrag auf Einsicht in die Stasi-Akten von meiner Mutter und von Katharina Bobzin gestellt. Mal sehen, ob ich dort etwas herausbekomme, was ich noch nicht weiß. Niemand will von mir fürs Radio aufgenommen werden. Die Pförtnerin nicht und die Mitarbeiterin, die die Unterlagen vorbereitet hat, auch nicht. Scheint ein verschwiegener Laden zu sein. Ich werde in einen Vorbereitungsraum geführt. Das Mikrofon muss ich ausschalten. Mir wird erklärt, dass in den Akten alles, was nicht unmittelbar meine Mutter oder Katharina Bobzin betrifft, geschwärzt wurde. Ziemlich viele Seiten, die ich anscheinend auch nicht lesen darf, wurden mit gelbem Karton abgetrennt. Viermal Bobzin. Einmal hoch. Ich bin enttäuscht, weil ich kaum etwas lesen darf. Für die Stasi-Unterlagenbehörde bin ich als Tochter offensichtlich keine Betroffene. Da. Ein vergilbter Zettel. Ein Suchauftrag nach meiner Mutter vom 31.03.75. Da war sie schon seit 6 Jahren im Westen. Bestätigt wurde der Auftrag von einem gewissen Retter in Anführungszeichen. Die Adresse darauf ist falsch. Da steht Mollstraße. Es muss aber heißen Mottelstraße. Schlampig waren die Herren Stasi-Spitzel. Das ist ja ein Ding. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich mein Studium an der Universität Wien beenden werde. Ich möchte mich für alle Hilfe und Unterstützung herzlich bedanken und ich bitte Sie, für meinen Entschluss, die DDR zu verlassen, niemanden verantwortlich zu machen. Ich lese in einem Brief vom Oktober 69, den Katharina Bobzin alias Katrin Weinel aus Hannover an ihre alte Universität nach Ost-Berlin schickte. Hier steht: Unsere inoffizielle Quelle berichtete zu der Republikflucht der W. ergänzend noch Folgendes. Die Kommilitonin, Name geschwärzt, erwähnte, dass jetzt, wenn man das vergangene Jahr rückblickend unter dem Gesichtspunkt der Flucht der W. betrachtet, ihr einige Dinge bzw. Veränderungen bei der Weinel auffielen, die sie vorher nicht bemerkt hatte. Aha, sie wurde unpünktlich und machte keine Hausaufgaben mehr. Außerdem legte die Weinel in der Vergangenheit keinen großen Wert auf ihre Kleidung und ihr Äußeres. Im letzten Jahr jedoch trug sie nur noch Westkleidung. Erinnerst du dich? Das weiß ich nicht mehr. Komischerweise habe ich das verdrängt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Meine Sandalen, bilde ich mir ein, habe ich angezogen. Nee, die haben wir im Plastikbeutel im Nacken gehabt. Ah ja, bilde mir ein, die habe ich noch, die Sandalen. Sie waren ganz feine, riemische Sandalen, hell, braun, gelb, so eher Senffarben. Ganz kleiner Absatz, ganz schöne Ledersohle. Ich habe die geliebt, diese Schuhe. Ich habe noch meine Fluchtjeans. Wir haben ja darauf geachtet, dass kein DDR-Schildchen oder irgendwas. Die Jeans waren aus dem Westen. Wie viele DDR-Bürger über Rumänien und Jugoslawien geflohen sind, ist unbekannt. 1969 war das jedenfalls keine gängige Fluchtroute. Ich suche auf Google Maps die rumänische Kleinstadt Turnu Severin in den südlichen Karpaten. Sie liegt am linken Donauufer unterhalb eines der imposantesten Taldurchbrüche Europas, des sogenannten Eisernen Tors. Von dort wollten meine Mutter und Katharina durch die Donau schwimmen. Ja, ja, ich hatte ja extra Riemen mitgenommen. Und wir haben in Turnus-Severin haben wir noch Schwimmringe gekauft. Und dann kam mir der erste Riesenschreck. Vielleicht fällt dir das jetzt wieder ein, wenn ich es erzähle. In der Satellitenansicht zoome ich mich ganz dicht heran. Jetzt kann ich alles sehen, das Örtchen und den gewundenen Lauf der Donau. Die Grenze zwischen Rumänien und dem heutigen Serbien verläuft exakt in der Mitte des Flusses. Wir fuhren, also wie wir auf dem Schellatlas gesehen hatten, die Straße da nach. Und dann ging also eine ganz schmale Straße weiter. Plötzlich kam da eine Schranke und ein Schilderhaus. Erinnerst du dich daran? Jetzt wieder? Vage. Da stand ein Soldat und er schrie immer Pasaportul, Pasaportul. Und was hat und der Knut hat seinen Pass rausgehalten. Ah ja, so. Ich glaube, dass dieser Westpass uns gerettet hat. Na, mit Sicherheit. Wahrscheinlich die zwei jungen, hübschen Mädchen und der tolle Westwagen. Und so. Dann hat er uns durchgelassen. Der hätte uns eigentlich zum nächsten Militärstützpunkt bringen müssen. Katharina und meine Mutter verbrachten den Nachmittag versteckt im Gestrüpp der abschüssigen Uferböschung. Knut, der Alfa-Romeo-Freund meiner Mutter, machte sich im Auto auf den Weg über die rumänisch-jugoslawische Grenze, um die beiden auf der jugoslawischen Seite zu erwarten. Wir haben ziemlich viel gelacht, daran kann ich auch noch erinnern. Aber mit Schreck dazwischen, da ging es wirklich so. Im Gleichschritt, das müssen 10 Grenzsoldaten, also oben auf der Straße. Und ich hatte panische Angst. Ich weiß noch, dachte, wenn jetzt der Offizier da runterguckt mit dem Fernglas. Ich hatte einen braunen Nylonmantel von meiner Mutter. Den haben wir uns dann über den Kopf gezogen. Ich habe gedacht, es ist erstaunlich warm. Ich war froh, dass es nicht so kalt war. Das Wasser war erstaunlich warm. Und es waren Sterne am Himmel. Und ich fand das einen ausgesprochen schönen Abend und bin ganz ruhig einfach darüber geschwommen, Brustschwimmen. Ich habe mich relativ wohl gefühlt. Meine Mutter und Katharina flüchteten im Sommer 1969. Zwischen 1949 und 1989 verließen ca. 3,5 Millionen Menschen die DDR. Etwa 500.000 reiste legal aus, etwa 3 Millionen Menschen waren Flüchtlinge. Auf der jugoslawischen Seite die wenigen Lichter, also in einer irren Geschwindigkeit, zogen diese Lichter vorbei. Und ich hatte Angst, da war ja der Staudamm im Bau, dass wir da womöglich noch in die Staumauer reingezogen würden. Da denkt man nur, nächster Zug, nächster Zug, nächster Zug. Ich bin Ende 20 und gerade fertig mit dem Studium. Ich habe noch keinen Job, keine Kinder und nur vage Pläne, als ich nach Belgrad reise. Ich mache eine Bootsfahrt auf der Donau. Am Ufer reihen sich die Hausboote der Belgrader aneinander. Kinder springen kreischend ins Wasser. Die Sommerluft ist wie Balsam. Das dunkle Donauwasser sieht dickflüssig aus. Planktonpartikel glänzen darin. Ich stecke einen Fuß hinein. Es ist warm. Ich denke daran, dass ich jetzt schon älter bin als meine Mutter damals, als sie auf der Flucht die Donau durchschwamm. Ich war noch nie auf der Flucht, außer vor mir selbst vielleicht. Hat Wasser ein Gedächtnis? Was, wenn ich hineinspringe? Schwimmen dann winzige Hautpartikel von mir die Donau hinab bis dorthin, wo sie ins Schwarze Meer mündet? So wie die Blätter, die ich als Kind auf die Reise geschickt habe? So wie die Hautpartikel meiner Mutter vor Jahrzehnten? Vielleicht sinkt dort alles auf den Grund und bildet ein Sediment aus Erinnerungen. Ich springe dann doch nicht ins Wasser. Die Fahrt geht weiter. Kannst du dich an diesen Tunnel erinnern? Mhm. Den habe ich in allerschrecklichster Erinnerung, weil es dann noch dunkler war. Das war grauenhaft. Nach einer guten Stunde auf der jugoslawischen Seite angekommen, krochen meine Mutter und Katharina die modrige Uferböschung hinauf. In ihren Badeanzügen gingen sie eine Asphaltstraße entlang, die in einen Tunnel mündete. Meine Knie haben maßlos gezittert. Ich habe richtig geschlottert. Mhm. Und es war nicht nur die Kälte, ich hatte eben irgendwie Angst. Mhm. Und dann kam entfernt ein Licht. Und da habe ich gesagt, es wird heller. Ich erinnere mich genau, dass man so den Umriss, den Tunnelausgang, ja, den Bogen, ja, gesehen, ja, hat. Aber danach war eben ein Feuer. Kannst du dich daran erinnern? Ein kleines Feuer auf der Straße. Und da lagen Männer und haben geschlafen. Und das waren Bauarbeiter. Nicht Männer, es war nur einer, Gott sei Dank. Nur einer? In meiner Vorstellung war das ein ganzer Haufen Männer, also drei Jahre ich getippt. Nein, einer. Und einer ist aufgestanden und zu uns gekommen. So habe ich das in Erinnerung. So jetzt erzähl ich dir mal die Version, die ich im Kopf habe. Plötzlich hören wir so ein Schnarchgeräusch. Ja. Von Lichtschein haben wir noch nichts gesehen. Das schnarchte irgendwie links. Und dann habe ich gesagt, wir müssen ganz schnell zurück, bevor dann noch andere kommen. Und als wir dann gerade zurückgehen wollten, da erhob sich eben der Mann. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir schnell auf ihn zu. Der war sehr nett und der hat uns dann noch ein Schaffell umzuhängen gegeben. Da haben wir uns da ein bisschen gewärmt. Und Knut, der Fluchthelfer? Ein Riesenabenteuer. Oh Gott, oh Gott. Der kam nämlich auf der unteren Straße. Wir hörten diese auffällige Hupe und wir waren oben. Ach, und sie wurde leider eben leiser. Und er fuhr vorbei und das verlor sich in der Ferne, das Geräusch. Das ist ja wie dramatisch. Und wir haben gedacht, wir finden uns nie wieder. Und irgendwann kam er aber wieder zurück. Und die haben an der Donau geschossen. Also es haben da auch viele Rumänen versucht zu flüchten. Sind da erschossen worden in der Donau. Man schätzt auf 50 oder 100. Eine Grenze galt es noch zu überwinden. Die zwischen Jugoslawien und Österreich. Dann sind wir durch die Landschaft gefahren, Richtung Grenze nach Österreich. Und da war irgendwo ein Bäuerlein, es hatte ganz viele Melonen auf seinem Anhänger und dann hat er uns eine geschenkt. Und das war schon sowas wie Freiheit. Der Plan war, die Fahrer der sogenannten Europabusse anzusprechen und zu fragen, ob sie sich im Gepäckraum verstecken durften. Die wurden angeblich nie kontrolliert. Die Fahrer weigerten sich aber alle. Dann hatten wir ein zweites Mal großes Glück, dass es anfing zu regnen und wir hatten auf einem Parkplatz gehalten und da waren zwei große Campingbusse aus England mit englischen Jungleuten, so wie wir. Und die haben wir gefragt, ob sie uns mitnehmen würden. Und die fanden das einen Riesenspaß und haben gedacht, hey, wow, hier, Adventure. Meine Mutter und Katharina stiegen jeweils auf eines der vollbepackten Dächer der Busse und deckten sich mit Planen zu. Und es hat gegossen, was das Zeug geht, aber wir wurden nicht nass unter der Plane. Es trommelte nur so auf uns, es hat auf mich einschläfernd gewirkt. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Und irgendwann entdeckte ich, dass ein Bein von mir raushing, als nass wurde. Und da habe ich noch gedacht, ups, das kann aber in die Hose gehen. Es war nur so gemütlich. Den Grenzübergang Spielberg zwischen dem heutigen Slowenien und Österreich kennt man heute aus Presseberichten über die Flüchtlingskrise. Im Sommer 2015 spielten sich dort dramatische Szenen ab. Die haben unten die Pässe eingeholt und angeschaut. Und da das so geregnet hat, haben die nicht oben rumgestochert. Und kurz danach hielten wir wieder an und da haben sie uns rausgeholt, die Jungs, und haben dann gesagt, ihr seid in Österreich. Und da haben wir beide auf diesem Dach einen Freudentanz aufgeführt. Da haben wir auch geschrien und gejubelt und geheult und alles. Ja, da könnte man, da geht es einem heute noch nahe. Aber wir waren in der Freiheit. Da war ich 3,5 Monate in Rumänien. Da gab es auch einen Prozess. Das war in einem Saal. Da gackerten die Hühner. Da saßen Bäuerlein. Die hatten ein bisschen Obst und Getreide da stehen. Das war wie Markt. Und dazwischen wurde eben eine Gerichtsverhandlung gemacht. Und da haben die mich dort für 10 Monate verknackt. Meine Tante Gudrun hatte weniger Glück als meine Mutter. Sie wurde verhaftet, als sie 1972 versuchte, die Grenze zwischen Rumänien und Jugoslawien illegal zu überqueren. In diesem Knast, das war also wirklich Mittelalter. Riesige Zellen, so 20 Frauen in einer Zelle. Tag und Nacht brannte das Licht. Vorwiegend Kriminelle. Die Ratten liefen rum, also es war grauenhaft. Und wir haben zu essen bekommen, irgendwie so Schweinefutter, so Maisbrei, die auf so großen Blechen gebacken wurde. Die Gewaltasymmetrie zwischen uneingeschränkten Tätern und wehrlosen Opfern setzt sich in einer Erinnerungsasymmetrie fort, weil die Täter sich nach einer politischen Wende ins Vergessen retten, während die Opfer die Erinnerung als ihr kostbarstes Gut hüten. Diese Asymmetrie kann nicht durch gemeinsames Vergessen, sondern nur durch gemeinsames Erinnern abgebaut werden. Anstelle von Vergessen als einer Form der Vergangenheitsbewältigung muss unter diesen Umständen als einziger von den Nachgeborenen noch zu leistender Ausgleich die gemeinsame Erinnerung und Vergangenheitsbewahrung treten. Aleida Aßmann. Zurück in der DDR wurde meine Tante erneut verurteilt. Sie kam ins Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen in Berlin-Weißensee. Heute ist das eine Gedenkstätte. Wir sind auf dem Weg dorthin, um noch einmal den Ort zu sehen, wo sie fast ein Jahr ihres Lebens zugebracht hat. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab. Der Himmel passt dazu, so dieses Dunkelgrau. Nach 200 Metern, Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Es ist makaber, wenn du hier an der Führung teilnehmen willst, musst du Eintritt bezahlen. Also für uns war das damals kostenlos. Ach, tatsächlich. Ja, diese Heizungsrohre, die habe ich mein Lebtag nicht vergessen. Und diese Küche. Hier war die Spülküche. Wahnsinn, hier haben wir gearbeitet. Da war eine Kriminelle, die hieß Elfriede, die hatte lebenslänglich. Und die hat immer Bohnengulasch gekocht, kann ich mich noch genau erinnern. Und der hat wirklich gut geschmeckt. Fast 40 Jahre lang, von 1951 bis 1989, war das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen das wichtigste Stasi-Gefängnis. Die gesamte Umgebung war Sperrgebiet und wurde auf Stadtplänen verschleiert dargestellt. Dass ich hier nochmal stehe, das ist schon ergreifend. Ich sollte erst in die Wäscherei. Und da ich ja gelernte Köchin bin, hat man dann doch überlegt, dass ich in der Küche vielleicht etwas wertvoller bin. Ich erfahre von meiner Tante, dass der Gefängnisalltag durch die Häftlinge selbst am Laufen gehalten wurde. Dadurch, dass wir hier gearbeitet haben, ging der Tag schneller rum. Wenn wir Hofgang hatten, durften wir raus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie oft das war. Einmal in der Woche vielleicht. Dann hatten wir einen Raum, da durften wir fernsehen. Und da mussten wir sehen, wenn Karl Eduard von Schnitzler, der Sudelede, wieder mal die Hetzparolen gegen Westdeutschland, gegen die Imperialisten und Kapitalisten und so weiter. Ich war damals total frankophil. Ich habe ja, wenn Mireille Mathieu oder ein Chanson von irgendjemand kam, da haben sie mich gerufen, gut, und komm, schnell. Und da habe ich alles stehen und liegen gelassen und habe mir die Musik angehört. Wir sind immer mal wieder abgeholt worden zur Vernehmung in die oberen Räume, wo dann ein Oberstleutnant einen dann bei einer guten Tasse Kaffee ausgefragt hat. Das erste war immer der Kaffee. Der sollte dich schon mal so etwas milde stimmen und so einen vertraulichen Plauderton. Ne, die Fragen und warum und mit wem und wer, ob ich den kenne und die kenne und so weiter. Ne? Also dieses systematische Ausfragen und ob ich denn nicht Lust hätte, um das Ganze hier abzukürzen, dass ich für Sie ab und zu auch mal so ein paar Informationen. Nein, ich habe mich also nie als DDR-Spitzel hier anwerben lassen. Das war gar nicht im Bereich meiner Gedanken. Liebe Gudrun, es geht immer irgendwie weiter. Dieser Satz aus deinem Brief war mir das Wichtigste, denn er lässt erkennen, dass du dich bemühst, den Kopf oben zu behalten. Und das ist sehr viel wert unter diesen Umständen. Ja, Gudrun, wie lang ein Tag sein kann. Oft denke ich, was wird Gudrun jetzt tun? Wo schlafen? Wie den Tag verbringen? Mit wem einmal sprechen können? Ach Kind, so viele Gedanken gehen einem durch den Kopf. Ich schiebe auch zunächst alle Gedanken nach dem Später beiseite. Gudrun, wir wollen alle tapfer sein, ja? Und bedenke immer, dass du uns hast. Du bist nicht allein. Aus einem Brief, den meine Großmutter ihrer Tochter, meiner Tante, ins Gefängnis geschrieben hat. Als wir aus dem Gefängniskeller nach draußen gehen, bin ich froh, den Himmel sehen zu können und die Vögel zwitschern zu hören. An meine Mutti habe ich viel gedacht. An meine Schwester, an die habe ich auch gedacht. Die hat so ein Glück, die hatte überhaupt ein Glück im Leben. Dass sie das so problemlos da in Rumänien, Jugoslawien geschafft hat. Und bei mir ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen könnte. Das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben. Meine Tante hat keine Kinder und arbeitete lange bei einem Partyservice. Als Kind fand ich es großartig, wenn sie spontan vorbeikam und ihr Auto bis unter das Dach mit Leckereien beladen hatte. Sie liebte es, uns mit dem Essen zu überraschen, das bei ihren Partyeinsätzen übrig geblieben war. Als ich dann in München mit war, bei meiner Schwester im Haus, das war erstmal doch wie eine Befreiung. Und es war doch eine ganz andere Welt. Und meine Schwester war jung verheiratet und ich war so das Anhängsel. Ihre Hochzeitsreise ging nach Griechenland und ich war dabei. In Gießen haben wir auf Wiedersehen gesagt. Meine Mutter und Katharina fanden im Notaufnahmelager in Gießen eine erste Unterkunft. Wie rund 900.000 Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR. Ich hatte jedenfalls nur gedacht, nee, das war's jetzt. Und ich werde von mir aus jetzt keine Anstrengung unternehmen, den Kontakt zu halten. Vielleicht wegen der Sache mit dem verbrannten Pass? Den Knut, der Fluchthelfer, besorgt hatte. Das ist wieder typisch, dass er sich sowas ausgedacht hat. Er hatte so Tendenzen, die Sache in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Und das kann ich auch nicht. Er war ja sehr jähzornig. Ja. Na? Und ach, hast du das dir gemerkt? Na klar, weil ich habe das in allerschlimmster Erinnerung. Da gab es einen riesen Streit, nachdem wir in Jugoslawien waren. Und ich saß immer da und hab den Kopf eingezogen. So ein Mann war mir ja auch noch nie begegnet. Sah eigentlich ganz gut aus. Sah sehr hatte gut aus. Hatte eine markante Nase, also eine dann schmale. So irgendwie so vom Äußeren hätte er mir auch gefallen, aber vom Charakter nicht. Er hat gedacht, er könnte jetzt dominieren. Erinnerst du dich? Komischerweise habe ich das verdrängt. Woran erinnerst du dich da noch? Jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist mir in sehr starker Erinnerung. Das weiß ich jetzt nicht. Meine Mutter bewarb sich an der Düsseldorfer Kunstakademie. Knut war immer noch ihr Freund. Eines Tages sind wir in Düsseldorf im Hofgarten. Ich war in diesem Mädchenheim und wir gingen spazieren. Und da sagt er, ja, übrigens, ich muss dir was sagen. Große Pause. Ich bin verheiratet. Oh. Da hat es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich weiß noch, wie ich da so stand. Und auf einmal kam ein Schmerz in meinem Bauch und da habe ich eine akute Blinddarmentzündung in dem Moment gekriegt. In der Nähe war ein Krankenhauszimmer, da habe ich meine beste Freundin kennengelernt, in dem Krankenzimmer. Die lag da mit der Niere, ich war da Blinddarm. Wir haben uns immer so Geschichten erzählt und konnten nicht lachen und wir krümmten uns und sie hielt ihre Wunde und ich meins. Ein Krankenhausgeistlicher besorgte meiner Mutter schließlich ein Zimmer im Studentenwohnheim. Da war ich sehr erleichtert, dass ich jetzt nicht auf diesen Mann angewiesen bin. Und der wollte mich behalten. Und der hat sogar seine Frau geschickt in die Akademie. Wir hatten gerade Aktzeichnen. Da kam die Frau rein, eine hübsche Frau, und hat gesagt, bitte behalten Sie den. Kümmern Sie sich um den, der braucht Hilfe. Und ich so, ich denke gar nicht dran. Für mich war das sehr schwer. Ich habe dann in Marburg weiter studiert und da waren diese roten K-Gruppen. Und da bin ich ein paar Mal richtig böse angeredet worden. Mir ist erst spät bewusst geworden, wie schlimm eigentlich die Zeit danach war. Tenor, wie ich das Arbeiter- und Bauernparadies, was die sich also so ausgemalt haben, wo es den Arbeitern so richtig gut geht, wie ich das verlassen konnte, das war sehr, sehr unangenehm. Die waren total DDR-blind. Ein Teil der 68er-Bewegung, das war wirklich Schlimmste. Das war genau dasselbe wie in der DDR. Der hätte ich auch am liebsten gesagt, na, geht doch mal in die DDR, könnt doch mal sehen, was euer gelobtes Land, wie es da ist. Ich konnte es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, wie will so ein unbedarftes Wesen, was da in der Freiheit aufgewachsen ist, es ist wie wenn man gesund ist, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man krank ist. Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich Wunde. Das psychische Trauma geht auf lebensbedrohende und die Seele verwundende Erfahrungen von extremer Gewalt zurück, die psychisch nicht verarbeitet werden können. Es kommt ein Mechanismus zur Anwendung, den die Psychiater Dissoziation nennen. Damit ist die unbewusste Strategie einer Abspaltung gemeint, durch die das bedrohliche Erlebnis vom Bewusstsein der Person ferngehalten wird. Das Ereignis wird zwar registriert, aber gleichzeitig werden die Brücken zum Bewusstsein abgebrochen. Aleida Aßmann. Wer weiß, wenn meine Mutter ja irgendwie schon so ein kleines Trauma da mit sich rumträgt, ob man das nicht auch auf sein Kind dann vielleicht unbewusst überträgt. Auch jetzt, wo ich auch Mutter bin, das könnte man vielleicht als These aufstellen. Ulrike Bobzin, Katharinas Tochter. Es gibt bei uns so einen Satz in der Familie auch so, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Das finde ich einerseits positiv. Ich merke, dass es oft wirklich mir auch hilft und ich dann irgendwie trotzdem weitermachen kann, wenn mir irgendwas Blödes passiert ist. Aber andererseits eben ist es auch so, man gesteht sich halt nicht ein, dass man auch mal sagen kann, oh, das war jetzt wirklich doof und da leide ich jetzt drunter. Das habe ich manchmal dann gemerkt, dass ich immer so ein bisschen stark bin, wo es auch mal gut tut, Schwäche zu zeigen. Der Osterflohmarkt von Selin auf der Ostseeinsel Rügen findet auf einem Parkplatz statt. Direkt hinter dem Spaßbad und einem Supermarkt. Der Wind ist kalt und riecht nach Tang. Die wenigen Marktstände offerieren, was 27 Jahre nach der Wiedervereinigung von der DDR übrig geblieben ist. Ein paar Orden aus Blech, ein Honecker-Bild, Pudis-Platten. Viel ist es nicht. Mein Sohn interessiert sich nicht für eine Sandmännchenfigur. Er will ein Disney-Buch. Ein paar Rentner unterhalten sich über das Ende der DDR. Als wir in ihre Nähe kommen, verstummen sie. Ich entdecke eine Apfelreibe aus Jenaer Glas. Mit genau so einer hat meine Mutter uns früher Apfelmus gemacht. Der Verkäufer will 3,50 Euro für die Reibe. Ich kaufe sie ohne zu handeln. Es gibt vieles, das ich über meine Mutter nie erfahren werde. Und es gibt einiges, das ich nie verstehen werde. Wir hatten zum Beispiel so eine Schublade, oder die gibt es von meinen Eltern immer noch, wo irgendwie Geschenkbänder drin sind, Paketbänder, Paketschnüre. Gebraucht ja natürlich, alle sorgfältig aufgewickelt. Bei uns ist diese Schublade so voll, dass sie gar nicht mehr zugeht. Geschenkpapier wurde bei uns auch wieder verwendet. Und ich weiß noch, als Kind fand ich das nicht schön, wenn ich zu einem Kindergeburtstag gegangen bin und mein Geschenk war mit einem gebrauchten Geschenkpapier eingepackt. Aber das konnte ich auch irgendwie nicht sagen, weil das einfach bei uns so eine festgelegte Regel war. Man hat kein Geschenkpapier gekauft. Truth is a relative thing. Always adjustable. Eine Flucht, zwei Erinnerungen. To reality. Wie meine Mutter mit einer Freundin aus der DDR floh. And a little. Just so. Feature von Jenny Hoch. Just so. Oh. Es sprachen Winnie Böwe und Max von Pufendorf. Truth is my neglected child. Ton Alexander Brennecke. So unembraceable. Regie Friederike Wigger. For any length of time. Redaktion Tina Klopp, Barbara Schäfer. She's always wanting, I know. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.